Guten Morgen miteinander. So. Ich war erstaunt über die Schriftlesung, weil es war nicht der Text, den ich eigentlich wollte. Aber, also der eine schon aus Galater, der aus Korintherbrief nicht, obwohl ich sagen muss, das ist ein super schöner Text. Und der passt so oder so. Ich lese jetzt aber noch den Text, der, den ich eigentlich wollte. Und zwar steht er in 1. Korinther 3, 9 bis 11. Ich habe da eine Verwechslung gemacht, als ich dir das geschrieben habe. Ich muss es noch kontrollieren, aber das ist mein Fehler. Ja, genau. Da steht: Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Na, hast du auch gedacht, dass das ich... ja. Aber sonst ein schöner Text, trotz allem. Ja. Jetzt bin ich da. Geht das jetzt so? He? Ah, super, ja. Genau. Ich werde kurz meine Familie nochmal vorstellen, für die, die uns noch nie gesehen haben, so als Familie. Wir waren mal hier vor einiger Zeit, aber ich weiß nicht, ob alle da waren. Also meine Frau Tabea, lässt euch auch herzlich grüßen. Wir haben 4 Kinder zusammen. Noima, die ist die Älteste, dieses Bild ist schon ein bisschen älter, sie ist jetzt 11 inzwischen. Eli ist 9 und dann Ruven ist 7 und Boas ist der Kleinste, der ist jetzt 4 Jahre geworden im Frühjahr. Genau. Und wir arbeiten ja für den Weg, hat Claudia schon gesagt. Wir sind die Nachfolger von Werner und Elke Dietzels im Regionalzentrum Nord vom Weg, hier in Bassen bei Eupen. Und wir sind seit etwa neun Jahren mit dem Weg unterwegs, waren auch unter anderem in anderen Ländern, in England und Argentinien, in der Drogenarbeit, also mit Drogensüchtigen haben wir gearbeitet, anständigen Leuten. Wir sind dann nach Deutschland gekommen. Vor 4 Jahren waren wir noch im Norden von Deutschland, nicht Flensburg, sondern Neumünster, das ist ein bisschen südlicher noch. Und da haben wir auch in einer christlichen Drogenreha mitgearbeitet, wo wir Leute von aus der Suchtumfeld geholfen haben. Genau. Und dann sind wir vor 2 Jahren oder so sind wir hier nach Bassenhäuten gekommen, um das Haus, das Regionalzentrum dann zu übernehmen. Das haben wir letztes Jahr im März haben wir dieses Haus übernommen und waren ja ein bisschen am Umbauen. Ich weiß nicht, ob das einige von euch wissen. Wir haben ja das Haus ein bisschen umgebaut, zumindest mal den oberen Teil. Das ist ja auch ein großes Haus. Wir sind noch nicht fertig, sind immer noch dabei. Da gibt es immer viel zu tun. Und, aber den oberen Teil haben wir eigentlich zum großen Teil fertig geschafft letztes Jahr. Wir haben ja dann neben der Regionalarbeit, die Werner und Elke Dietzel gemacht haben, haben wir ein neues Projekt gestartet, und zwar das Projekt EFATA. Das haben vielleicht die einen oder anderen auch schon gesehen, dieses Logo hier. EFATA-Gemeinschaft, Jesus mutig nachfolgen. EFATA, das ist ja, oder EFRATA in manchen Übersetzungen, ist ja dieses Wort, das Jesus benutzt hat in Markus 7, als er diesem Taubstummen die Hände in den Mund und die Ohren gehalten hat und hat Ephrata gesagt, oder Ephrata, öffne dich. Und das ist das, was unser Wunsch ist. Wir möchten, dass die Menschen, die zu uns kommen, geöffnet werden für das Wirken Gottes in ihrem Leben. Und deswegen dieser Name Ephrata-Gemeinschaft. Und weil wir Jesus mutig nachfolgen wollen, weil es Mut braucht, um Jesus nachzufolgen, auch gerade in der heutigen Zeit, klar sich zu Jesus zu stellen und ihm nachzufolgen. Das braucht Mut. Bei uns ein bisschen weniger als in anderen Ländern, aber das kann vielleicht bei uns auch noch kommen, dass wir da klarer uns positionieren müssen. Die Hauptvision oder der Hauptgedanke ist eigentlich, wir wollen Jüngerschaft leben, wir wollen Jünger machen, das, was der Hauptauftrag ist, was ich denke, jede christliche Arbeit sollte diese Grundlage haben, Menschen für Jesus zu gewinnen, sie im Glauben zu helfen, sie im Glauben zu begleiten aber auch ihnen helfen, dass sie einen missionarischen Lebensstil leben können, dass sie das ausleben, dass sie das weitergeben. Das ist ja Jüngerschaft, eigentlich das zu lernen, was Jesus getan hat und das auch zu tun und anderen zu zeigen. Hier ist nochmal das Haus von hinten, die noch das noch nie gesehen haben. Manche waren ja auch schon da, denke ich. Genau, das ist ein Jüngerschaft- und Seelsorgehaus. Regionalzentrum, obwohl Regionalarbeit haben wir im Moment nicht viel, dadurch die ganzen Einschränkungen natürlich, das Haus ist relativ, die es kennen, es ist verwinkelt und eng und so, und das ist auch schwierig, diese Hygienekonzepte und Dinge umzusetzen, und deswegen haben wir auch keine Gebetstage und Missionstage mehr, für die, die das noch kennen bei Werner und Elke. Ja, das hat ja letztes Jahr angefangen und seitdem sind wir eigentlich in diesem Zustand hier in Deutschland. Genau. Es gibt so drei Schwerpunkte, die wir leben möchten und die uns ganz wichtig sind. Das ist einerseits die geistliche Gemeinschaft, die wir mit den Leuten leben möchten im Haus. Natürlich, dass wir zusammen beten, zusammen Bibel studieren, aber auch Seelsorge, individuelle Seelsorge anbieten. Dann auch die familiäre Gemeinschaft, was uns sehr wichtig ist, dass wir eine Familie sind, dass wir unsere Familie auch öffnen, dass die Leute, die kommen, auch in unsere Familie hineinsehen und das miterleben können. Was heißt das, mit Jesus zu leben? Und dann natürlich auch die missionarische Gemeinschaft, dass wir Einsätze machen, dass wir auf die Straße gehen mit ihnen, dass wir auch, wenn es möglich ist, auch größere Einsätze machen, missionarische Einsätze, sodass sie lernen, das Evangelium weiterzugeben, für Kranke zu beten, Dämonen auszutreiben, was eigentlich Jesus uns gelehrt hat und gezeigt hat, dass das auch unser Auftrag ist. Und wir begleiten Einzelpersonen, aber auch eben Gruppen oder auch, dass wir, wenn das wieder möglich ist, auch größere Gruppen Schulungen durchführen möchten. Und dann die Aufenthaltsdauer bei uns ist im Moment so auf 6 Monate festgelegt, dass die Leute kommen für ein paar Wochen, für ein paar Monate. Maximal aber sollten nach 6 Monaten eigentlich sollte es weitergehen. Wir haben im Moment diese Leute hier im Haus oder hatten, bis auf einen, der ist jetzt gerade kürzlich, hat uns gerade verlassen. Die sind im März gekommen, das war eigentlich nicht so gedacht, wir haben das nicht so geplant. Wir wollten erst umbauen und dann die ganze Arbeit starten, aber das hat Gott anders gefühlt. Wir bekamen Anfragen und wir haben dann zugesagt. Die hier oben, die ihr da seht, Lukas und Esther, die haben sich verlobt bei uns. Die sind als Einzelpersonen gekommen, haben sich kennengelernt und heiraten jetzt im September. Also das ist jetzt sehr schnell gegangen bei denen, aber die sind auch schon ein bisschen älter und das hat irgendwie gepasst und die haben dann gesagt, ja, warum noch lange warten? Lass uns da gleich Nägel mit Köpfen machen. Und da haben wir die Verlobung gefeiert hier bei uns im Haus. Und dann unten ist Christo, der ist jetzt nicht mehr bei uns im Haus, der ist jetzt nach Verden gezogen, wohnt jetzt in einer christlichen WG da, hat eine Arbeitsstelle gefunden, war zwischenzeitlich auch mal noch in einer Psychiatrie, einfach weil es ihm so schlecht ging. Und dann Pavel, der auch bei uns ist, der ist noch bei uns, der zieht jetzt im Oktober dann weiter. Aber wir sind jetzt alle etwa 6-7 Monate bei uns gewesen und wir haben dazwischen haben wir auch immer Leute bei uns gehabt, die dann irgendwie geholfen haben, vielleicht mal eine Woche oder 2 Wochen, oder wie diese beiden Frauen da oben auf dem einen Bild, die jungen Frauen, die kamen als Kurzzeitmissionarin oder Praktikantinnen und waren dann 1 Monat, 2 Monate bei uns. Und mit denen haben wir natürlich sehr auch eine intensive Zeit. Also die haben wirklich mit uns so gelebt, ganz eng. Die haben gesehen, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit den Kindern umgehen. Und die haben das so sehr geschätzt, einfach das zu sehen und zu erleben und dass sie so nah an uns sein konnten und erleben konnten, wie wir das leben. Und dass die oben, die Simea, die hat uns an ihre Hochzeit jetzt eingeladen. Wir waren gerade an einer Hochzeit in der Schweiz und unsere Kinder durften sogar die Ringe nach vorne bringen und Blumen streuen. Die hat uns so ins Herz geschlossen und das ist doch schön, wie wir das einfach auch gerade durch diese Jüngerschaftsarbeit, weil das gehört auch dazu, dass wir da Jüngerschaft mit denen leben, so eine enge Gemeinschaft und enge Verbindung aufbauen konnten. Dann haben wir auch eine Hausgemeinde, das hat sich so ergeben, hat Gott so geführt in der Zeit, es war noch vor dem einen Lockdown da. Da haben wir einfach gemerkt, dass wir einige Christen in der Umfeld, in unserer Umgebung haben, die eigentlich Gemeinschaft möchten und haben unser Haus geöffnet und hatten seitdem immer wieder Leute bei uns im Haus, ist so eine Gemeinde entstanden, so eine kleine. Wir durften auch einige von denen taufen hier. Und für die sich vielleicht daran stören, dass der eine vielleicht kein T-Shirt anhat. Das war sehr spontan. Ich habe über Buße geredet, über Taufe, über Bekehrung. Und dann haben die gleich gesagt, das will ich auch. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das gleich. Wir haben draußen auch einen Pool und haben das gleich so gemacht, wie wir das auch in der Apostelgeschichte sehen. Sagt so, dann taufen wir euch. Und ich habe dann gesagt, der eine ist, also ist verheiratet mit der im rosa Shirt da. Und ich habe dann gesagt, er kann gleich seine Frau mittaufen. Und die daneben, das ist seine Mutter, die sich auch taufen lassen hat. Nicht seine Mutter, es ist ihre Mutter, genau. Die hat sich auch taufen lassen. Und die beiden konnten dann die Frau und die Tochter taufen. Und das ist auch Jüngerschaft, dass wir dann anleiten und sagen, so, jetzt macht ihr. Das ist jetzt, es geht nicht darum, dass das jemand spezieller macht, sondern das sollen wir alle lernen und alle tun. Genau, und da erleben wir wirklich auch, wie Gott einfach auch wirkt. Und das führt mich zum Thema heute Morgen, und zwar das Thema, kommt's genau, Fundament der Jüngerschaft, oder das Fundament der Jüngerschaft. Und wir haben gemerkt in letzter Zeit, wie wichtig es ist, dass wir das richtige Fundament legen. Und jeder von euch kann sich vorstellen, wenn man ein Haus baut und man das Fundament, wenn man pfuscht am Fundament, dann kann das Haus noch so schön sein, das wird irgendwann, wenn es jetzt in einem Erdbebengebiet oder wenn Katastrophen kommen, wie jetzt auch im Süden von Deutschland, da gibt es einfach dann Schäden, große Schäden an diesem Haus. Und dann nützt die schönste, nützen die schönsten Räume nichts, wenn das Fundament nicht stimmt. Und da haben wir einfach gemerkt, dieses Fundament, das muss auch in der Jüngerschaft stimmen. Wir haben mit, um ein Beispiel zu nennen, einem jungen Mann hier, der bei uns ist, dann gemerkt, plötzlich, da stimmen einige Dinge nicht, die eigentlich schon lange hätten da sein sollen. Das wussten wir aber nicht. Und das kam dann erst mit der Zeit auf. Und da haben wir gemerkt, das Fundament ist gar nicht da. Und für uns wurde klar, dass wir dieses Fundament, dass wir das auch so weitergeben müssen. Und dass das Fundament, bei dem Fundament anfangen, bevor wir da irgendwas versuchen zu korrigieren oder zu helfen, dass dieses Fundament mal da ist. Ich kann es auch vergleichen mit einem, wenn ich jetzt ein Bäckermeister bin und ich backe ab und zu auch, oder meine Frau, die backt auch viele Brote. Wenn ich jetzt ein Bäckermeister bin und ich habe einen Lehrling, der kommt zu mir, am ersten Tag kommt er in die Lehre und ich, das ist ja auch Jüngerschaft im Prinzip, der kommt zu mir zum Meister und lernt von mir, damit er das nachher später auch tun kann. Jetzt kommt er am ersten Tag und ich habe ganz ein kompliziertes Brotrezept für ihn und ich sage so, da mach mal. Dann wird er ins Schwimmen kommen und wird das nicht tun können, weil er hat die Grundlage noch gar nicht. Er weiß vielleicht noch gar nicht, wie man überhaupt einen Teig macht, einen einfachen Brotteig. Was da reinkommt, was da Wasser, Mehl, Salz, Hefe oder was auch immer reinkommt, das kennt er noch gar nicht. Da muss ich nicht mit dieser Sache kommen, wenn dieses Fundament noch gar nicht gelegt ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Fundament legen. Und wir haben es gelesen oder gehört, hier, Paulus sagt, das Fundament muss stimmen. Fundament ist Jesus Christus. Und an einer anderen Stelle in Galater spricht er über das Evangelium und sagt, dieses Evangelium, das muss stimmen. Es gibt Leute, die verzerren das, die bringen ein anderes Evangelium, aber es muss doch dieses Evangelium sein, was wir in der Schrift finden und kein anderes Evangelium. Und da dürfen wir wirklich keine Abstriche machen. Wir können über Dinge reden, über Dinge diskutieren, die nicht so wichtig sind, aber das Evangelium, das sollte unverrückbar sein für uns als Nachfolger von Jesus. Und das ist das Fundament, das volle Evangelium. Warum volles Evangelium? Genau deswegen, was ich jetzt gesagt habe, weil man kann auch das Evangelium abkürzen. Man kann auch etwas zufügen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir zum Wort gehen und schauen, was sagt denn das Wort über das Evangelium? Was ist dieses volle Evangelium? Und ich möchte das heute mit euch anschauen, aus zwei Gründen. Ich weiß, dass die meisten das kennen von euch, aber ich glaube auch, es ist wichtig, dass wir erstens uns überprüfen, selber überprüfen, habe ich dieses Evangelium verstanden? Habe ich dieses Evangelium, habe ich dieses Fundament in meinem Leben? Und zweitens, kann ich dieses Fundament, kann ich das auch weitergeben? Weil jeder von uns ist dazu berufen, dieses Evangelium weiterzugeben und andere anzuleiten, anderen das zu lernen und weiterzugeben. Und vielleicht denkst du, ja, okay, das ist jetzt nicht so meine Sache oder nicht so meine Stärke, aber wir können das lernen. Wir können das lernen, das weiterzugeben. Und ich möchte das tun mit anhand dieser Blume, das ist nicht von mir, das ist von einem Bruder von uns, den wir kennen, den habe ich gefragt, ob ich das verwenden darf, weil ich finde, er hat das sehr gut gemacht und deswegen verwende ich da diese Blume. Das sind so 5 Blätter hier und ich möchte mit euch dann durch diese 5 Blätter gehen und man kann dazu dann auch gut die Hand nehmen. Und wenn man jetzt jemandem das erklärt und jemand Zeit hat, dann kann man das an der Hand, kann man die Finger nehmen und das dann gut erklären, weil es 5 Punkte sind. Und das ist dann auch ein bisschen einfacher, dass man jeden Punkt auch erwähnt, dass man da nicht sagt, ja gut, das ist jetzt nicht so wichtig, sondern dass man diese Dinge vollständig bringt. Und es geht um ein Evangelium, das rettet. Und das ist ganz wichtig, das Evangelium rettet. Das Evangelium hat Kraft. Römer 1,16 lesen wir, das Evangelium hat Kraft zu retten. Und es rettet. Es hat Kraft, wenn wir es verkündigen. Und ich habe das selber festgestellt, auch in dieser Hausgemeinde, wo ich angefangen habe, das Evangelium so zu predigen, wie plötzlich Reaktionen kamen, wo ich merkte, wow, habe ich nicht erwartet, aber gemerkt, das hat angesprochen. Die haben gemerkt, hey, da stimmt was noch nicht, das möchte ich auch. Ich möchte weiter mit Jesus, ich möchte Jesus echt nachfolgen. Und darum ist es wichtig, dass das Evangelium, wir wollen das Evangelium verkündigen, das rettet. Das ist, wenn ich zurück zum Brot kommen möchte, dann reicht es eben nicht, wenn ich dann einfach sage, zum Lehrling, nimm Mehl und Wasser. Und ich sage ihm nicht mehr. Natürlich, das ist die Wahrheit. Mehl und Wasser gehört da irgendwie rein. Aber es braucht auch noch mehr, es braucht noch Salz, es braucht Hefe, es braucht Kneten, es braucht Zeit, es braucht einen Backofen, es braucht Hitze und so weiter. Dann komme ich und dann sehe ich, da ist nur irgend so ein Mousse von Mehl und Wasser. Ich sage, das ist aber kein Brot. Ja, aber du hast mir das gesagt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Evangelium auch so weitergeben, vollständig weitergeben. Und ich möchte kurz mit euch durchgehen, einfach so in Übersicht im Prinzip, diese 5 Punkte. Der erste Punkt, da ist ein Gott, ganz klar. Der zweite Punkt, da ist das Problem der Sünde, das wir haben. Der dritte Punkt, ganz klar, das ist Jesus Christus, die Lösung von Gott. Der vierte Punkt ist die von Gott geforderte Antwort des Menschen, die Antwort, die wir geben auf Gottes Lösung, auf Jesus Christus. Und der fünfte Punkt ist die Verheißung und das Wirken Gottes, das er uns versprochen hat, wenn wir, wenn wir das tun. Genau. Zum Ersten, da ist ein Gott. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir anfangen mit Gott. Dass wir nicht bei Jesus Christus anfangen, sondern dass wir bei Gott anfangen. Und das sehen wir auch in der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 17. Paulus, als er gepredigt hat zu den Heiden auf dem Areopag, hat er mit Gott angefangen. Er hat gesagt, das ist ein Gott, der hat euch geschaffen. Ein Gott, der gibt euch Regen, der gibt euch Sonnenschein. Und das ist ganz wichtig, dass wir damit anfangen, dass wir diese Grundlage legen. Ich war viel auf der Straße und ich habe viel auch evangelisiert. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich oft auch Fehler gemacht habe, weil ich gleich reingestoßen bin mit Jesus liebt dich, du brauchst Jesus, Jesus rettet dich. Und der wusste noch gar nicht, warum überhaupt, warum soll mich Jesus retten, warum liebt er mich, was ist der Punkt von Jesus überhaupt. Und da deswegen ist es so wichtig, dass wir damit anfangen. Da ist ein Gott, der uns geschaffen hat, ein Gott, der Beziehung möchte mit uns, der eine Beziehung möchte, der uns liebt. Ja, das haben wir heute Morgen auch gelesen, Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er liebt uns. Es ist ein Gott, der Beziehung haben möchte, der uns liebt. Und es ist ein Gott, der möchte unser Vater sein. Und auch da, dass wir verstehen, er ist nicht einfach aller Vater. Wir brauchen manchmal die Geschichte vom verlorenen Sohn, um das zu illustrieren, aber ich denke, das ist nicht ganz richtig. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, 1. Johannes 3 sagt, wer Sünde tut, der ist ein Kind des Teufels. Und Jesus selbst sagt, ihr seid Kinder des Teufels, weil ihr nicht Gott gehorchen möchtet, weil ihr nicht das tun möchtet, was Gott will. Aber wichtig ist, er möchte unser Vater sein. Er möchte dieser liebende Vater sein. Er möchte das sein für uns. Und irgendwie ist da natürlich eine Wahrheit drin, weil wir alle Geschöpfe Gottes sind. Und wir sind alle, kommen alle von ihm. Aber die Bibel sagt auch, wir sind Kinder des Zorns, wenn wir nicht diese Vergebung in Jesus Christus haben, angenommen haben. Er möchte uns auch in seinem Reich haben. Er möchte uns in seinem Reich haben. Und da habe ich auch gemerkt, das ist manchmal so eine Sache. Ich habe oft gesagt, wenn ich mit Leuten gesprochen habe auf der Straße, habe ich gesagt, ja, möchtest du, oder wo denkst du, wenn du jetzt sterben würdest, wo gehst du hin? Habt ihr vielleicht auch gemacht. Aber die Bibel, wir sehen in der Bibel, wird das eigentlich fast nie erwähnt. So, wenn es um das Evangelisieren, um das Evangelium weiterzugeben geht. Sondern es geht darum, willst du im Reich Gottes sein? Willst du mit Gott in einer Beziehung sein? Es geht nicht einfach nur darum, nur ein Ticket in den Himmel zu bekommen. Und manche lassen sich dann vielleicht überreden und denken, ah, dann habe ich das Ticket in den Himmel, dann komme ich in den Himmel. Aber es geht nicht nur darum. Und das werden wir nachher noch sehen beim Punkt, wo es auch um die Sünde geht. Es geht nicht nur darum, er möchte uns in seinem Reich haben. Er möchte uns auch heilen und er möchte uns befreien. Und das werden wir nachher auch noch sehen, er möchte uns befreien, auch von der Macht der Sünde. Er möchte uns befreien. Und dann dieser Punkt, der nächste Punkt, er ist heilig und gerecht. Manchmal vergessen wir das. Wir reden viel von der Liebe Gottes, oder ich höre auch viel von der Liebe Gottes, aber ich höre ganz wenig von der Heiligkeit Gottes. Und ich will da auch keine Wertung machen, was Gott mehr ist oder weniger. Wir sehen verschiedene Charakterzüge Gottes. Aber wenn wir jetzt, wenn wir alle Stellen zusammensuchen, wo es um Liebe geht, und Gott ist Liebe, das will ich nicht abstreiten, er ist Liebe. Aber wenn wir alle Stellen zusammensuchen, wo es um Liebe geht, wie viele Prozent von 100% über Gottes Charakter, was denkt ihr, wie viel Prozent ist Liebe? Habt ihr eine Schätzung? Wer denkt zwischen 30%, ja? 100? Das ist sehr hoch. 8%. Von allen Stellen, die um Gottes Charakter gehen, sind 8% drehen sich um Liebe. Der größte Teil, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dreht sich um Heiligkeit. Die Heiligkeit Gottes, dass Gott gerecht ist und noch viele andere Dinge. Das heißt nicht, dass Gott nur 8% Liebe ist. Gott ist Liebe, keine Frage. Aber es zeigt uns auch, dass wir das Verhältnis, wenn wir von Gott reden, dass wir da auch klar sein müssen und sagen, ja, Gott ist Liebe, er liebt dich, er will eine Beziehung mit dir haben. Aber er ist auch gerecht und er ist auch heilig. Und nur dann macht das auch wirklich Sinn, nachher, wenn wir zur Sünde kommen. Nur dann macht das wirklich Sinn, zu sehen, dass wir getrennt sind von Gott. Weil er heilig ist, wenn wir sündig sind, dann können wir nicht mit ihm in Beziehung kommen. Er ist auch Licht und in ihm ist keine Finsternis. Das menschliche Problem mit der Sünde, der zweite Punkt, das menschliche Problem mit der Sünde. Und da ist es wichtig, dass wir das sagen, dass wir sagen, alle Menschen haben gesündigt. Es ist kein einziger, der gerecht ist. Und wir treffen viele Menschen an, und ihr habt sicher auch schon viele Leute angetroffen, die sagen, ja, aber ich bin ja gar nicht so ein schlechter Mensch. Aber die Bibel sagt, wir sind alle schuldig vor Gott, jeder Einzelne. Es heißt sogar im Jesaja, dass die größte Gerechtigkeit, die ein Mensch oder die wir Menschen machen können, die größte Gerechtigkeit ist wie ein besudeltes, dreckiges Kleid für Gott. Und dann, dass wir darüber reden, was Sünde ist. Was ist Sünde? Was ist Sünde? Was denkt ihr? Wie würde das jemandem sagen? Was ist Sünde? Getrennt von Gott. Getrennt von Gott? Mhm. Das ist eine Konsequenz der Sünde, da kommen wir nachher noch dazu. Was ist Sünde? Ja, Verfehlung. Verfehlung. Die Bibel sagt, jede Übertretung ist Sünde. Jede Gesetzlosigkeit, jedes Übertreten von Gottes Gebot, auch das Kleinste, wenn wir jetzt mit einer Lüge nehmen, auch das ist Sünde. Und wir lesen auch, dass wer ein Gebot übertreten hat, der hat eigentlich alle Gebote übertreten. Also jedes Gebot übertreten heißt Sünde. Im Hebräischen ist das Wort, das für Sünde steht, ist wie wenn man mit einem Geschoss oder Pfeil auf ein Ziel schießt und man schießt an diesem Ziel vorbei. Also das heißt, wir haben das Ziel verfehlt. Dann nicht an Gott glauben ist auch Sünde. Nicht glauben, es heißt im Hebräerbrief, dass wir nur zu Gott kommen können, wenn wir glauben, dass er ist und er ein Belohner ist von denen, die ihn suchen. Also auch nicht an Gott glauben ist Sünde. Und wenn wir jetzt an die erste Sünde denken, im Garten Eden, dann ist das eigentlich, war das auch, klar war das Rebellion gegen Gott, aber es war auch Misstrauen. Ein Nicht-Glauben, ein Gott-Nicht-Glauben, sie haben Gott nicht geglaubt. Irgendwie kam der Zweifel in ihnen auf, Gott meint es doch nicht so gut mit uns. Er hat uns zwar alle Bäume gegeben, wir können von allem essen, nur von diesem einen Baum. Und eigentlich ist war Unglaube. Es war Misstrauen. Unglaube kann man auch mit Misstrauen zusammenbringen. Das ist Misstrauen, Gott nicht zu vertrauen. Und dann eine wichtige Sache, dass wir uns das bewusst werden, Sünde ist auch eine Macht. Sünde ist eine Macht und ich glaube, jeder von denen kann das bestätigen. Die Macht der Sünde, die in unserem Leben ist, ist wie die Schwerkraft. Ich kann noch so wollen, sie zieht mich runter. Und genau das ist das, was Sünde macht in den Menschen. Immer zieht runter. Es ist eine Macht, beherrscht den Menschen. Und wir sehen das bei den vielen Problemen, die wir in der Welt haben. Menschen, die auch in Süchten gefangen sind. Und ich habe das viel auch gesehen, in Drogensucht und was auch immer. Ich kann nicht anders. Ich bin gefangen. Ich komme nicht los davon. Es ist eine Macht, die in unserem Leben ist. Und Sünde ist auch immer gegen Gott gerichtet. Natürlich können wir auch gegen Menschen sündigen. Aber in erster Linie ist sie immer gegen Gott gerichtet. Ein großes Problem, das wir manchmal haben, ist, dass wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Wir schauen uns um und sagen, ja, ich bin ja nicht so wie der und der. Das und das habe ich ja nicht getan. Und wenn wir mit Menschen manchmal reden, die jetzt Jesus gar nicht kennen und nichts mit dem Glauben zu tun haben, dann sagen die auch, ja, aber so schlimm bin ich ja nicht. Eigentlich bin ich ein guter Mensch. Ich habe niemanden umgebracht, ich habe nur Gutes getan. Gibt es zwar niemanden, aber manche haben das Gefühl, sie seien wirklich gute Menschen. Und da ist es wichtig, dass wir uns nicht miteinander vergleichen, sondern dass wir uns mit Gott vergleichen. Dass wir den heiligen Gott dem gegenüberstellen. Wenn ich jetzt das Beispiel der Lüge nehme, wenn ich jetzt unseren kleinsten Sohn, der ist 4, anlüge, ich sage ihm, und das habe ich oft schon getan, da habe ich auch gelogen, habe ich gesagt, ich werde mit dir heute Abend spielen. Natürlich, wie es manchmal so ist, Väter haben dann keine Zeit und dann machen sie irgendwas anderes. Ja, ist ja nicht so schlimm, okay, habe nicht mit ihm gespielt. Habe ihn aber angelogen eigentlich, weil ich habe es nicht gehalten, was ich gesagt habe. Und Boas wird mir das vielleicht nicht vorhalten. Der wird vielleicht das auch vergessen, dann am nächsten Tag hat er das so vergessen. Vielleicht am Abend sagt er noch was oder so. Ist also eigentlich nicht so schlimm. In dem Fall, wenn ich jetzt meine Frau immer anlüge, kann das die Folge haben, dass sie irgendwann sagt, ich lasse mich von dir scheiden. Mit einem Lügner will ich nicht zusammenleben. Wenn ich einen Chef habe und ich den Chef anlüge, kann das zur Folge haben, dass er mir kündigt. Dass er sagt, mit so einem Mitarbeiter will ich nicht haben. Wenn ich jetzt im Gericht lüge, kann das die Folge haben, dass ich ins Gefängnis komme. Und wir sehen, umso höher wir gehen in der Hierarchie, umso schlimmer ist eine ganz kleine Sache, die wir vielleicht jetzt also klein bezeichnen oder sagen, ja, Lügen, hat schlimmere Konsequenzen. Und das ist etwas, was wir uns bewusst werden müssen und auch sagen müssen. Wenn wir sündigen gegen Gott und Gott ist heilig und gerecht und Gott hat gesagt, was passiert, wenn wir sündigen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, nämlich die Konsequenz der Sünde, was du vorher erwähnt hast. Konsequenz der Sünde. Das ist wichtig, dass wir die erwähnen. Was ist die Konsequenz der Sünde? Das ist die Trennung von Gott. Und da ist nicht Gott das Problem, wie viele Menschen sagen, ja, Gott ist schuld. Das Problem sind wir. Die Sünde ist bei uns. Und wir sind ewig getrennt von Gott durch die Sünde. Das ist eine ewige Trennung. Sünde, wer in Sünde lebt, wer Sünde tut, der kann keine Beziehung mit Gott haben. Diese Beziehung ist kaputt durch die Sünde. Und manchmal sind wir uns das nicht bewusst, dass die Sünde so schwerwiegende Folgen hat. Und Gott hat auch gesagt, wir wissen es, wenn ihr davon esst, von diesem Baum, müsst ihr sterben. Der Tod ist eine Folge der Sünde. Der physische Tod, aber auch der geistliche Tod. Und dann natürlich ein Wort oder eine Sache, wo wir nicht gerne drüber reden, ist die Hölle. Die Bibel spricht viel über die Hölle. Jesus spricht sehr viel über die Hölle. Und er sagt sogar, es ist besser für mich, und damit, glaube ich, meint Jesus das auch, wenn ich mir ein Glied abschneiden würde und ich nicht mehr sündigen würde, dafür in den Himmel komme, als dass ich als ganzer Mensch in die Hölle gehe, weil das viel, viel schlimmer ist. Weil die Hölle heißt ewig getrennt sein von diesem liebenden Gott und Vater, der unser Vater sein will. Und es ist wichtig, dass wir das auch erwähnen, wenn wir mit Menschen darüber reden. Ja, er ist Liebe, er möchte Beziehung mit uns. Aber die Sünde, die hat alles kaputt gemacht. Und die Konsequenz ist Hölle. Tabea und ich waren im Sommer in der Schweiz, und in der Schweiz geht man in die Berge. Und wir waren im Wallis. War schon jemand im Wallis von euch? Nein, nicht? Niemand? Da ist das Matterhorn. Das ist der bekannte Berg. Toblerone, wer kennt Toblerone? Dieser Berg, der darauf ist, ist das Matterhorn. Und wir waren bei diesem Berg. Sehr schön. Und davor gibt es so einen kleinen Ort. Und dann kann man so hochgehen, 2 Stunden Wanderung. Und man kommt zur größten Hängebrücke der Welt. Und das ist schon sehr imposant natürlich, so eine Hängebrücke. Und die hat natürlich auch dicke Stahlseile, oder? Wenn man das so sieht. Aber wenn man darauf steht und das so wackelt, denkt man schon so, wow, hoffentlich hält dieses Ding. Also ist schon ein bisschen, gerade wenn man ein bisschen Höhenangst hat, nicht so angenehm. Wenn ich jetzt aber sehen würde, dass die werden ja immer kontrolliert, diese Brücken, müssen ja auch. Aber wenn ich jetzt sehen würde, dass dieses Seil oder was auch immer Risse hätte oder dass da irgendwelche Schrauben lose wären, dann würde ich das ja, wenn ich das sehe, würde ich das, wenn ein Wanderer hochkommt und über diese Brücke gehen, würde ich das dem sagen. Dann würde ich nicht sagen, ja komm, musst du selber ausprobieren, ob das hält oder nicht hält. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch über die Hölle reden und über diese Dinge reden. Da ist eine Gefahr. Und deswegen spricht die Bibel auch davon, nicht aus Hass zu uns, sondern aus Liebe zu uns. Und das ist wichtig, dass wir das den Menschen klar machen. Hey, Gott möchte dich warnen. Und auch die Krankheit ist eine Folge der Sünde. Gott will nicht, dass wir eigentlich krank sind. Das ist nicht Gottes Wunsch oder Gottes Idee, dass er uns Krankheit geschenkt hat. Das ist eine Folge der Sünde, die in die Welt gekommen ist. Und wir leben in dieser gefallenen Schöpfung, und wie wir vorher auch gehört, wir erleben das immer wieder, Krankheit und Dinge. Aber das sind Dinge, die eine Folge der Sünde sind. Und da ist nicht Gott schuld daran. Der dritte Punkt, die Lösung kommt von Gott. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, den die meisten von uns sehr gut in- und auswendig kennen. Aber jetzt, wenn wir das erklärt haben, wenn wir erklärt haben, da ist ein Gott und da ist die Sünde, die uns trennt, dann macht diese Lösung auch wirklich, wirklich Sinn. Und da können wir sagen, ja logisch, sonst wir sind ja verloren. Was sollen wir tun? Und wir können eben nichts tun. Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben. Jesus ist als Retter in diese Welt gekommen. Jesus hat ein sündloses Leben gelebt, hat keine Sünde getan und hat den Weg für uns frei gemacht. Er ist der einzige Weg, und ich glaube auch, dass diese Wahrheit, dass er der einzige Weg ist, dass die immer wieder angefochten ist und auch in unserer Zeit etwas ist, was uns sehr, sehr schwer fällt in einer Welt, die immer sagt, du musst tolerant sein, du musst alle akzeptieren, du kannst nicht so, du kannst nicht sagen, das ist die Wahrheit oder das ist die einzige Wahrheit, das geht nicht. Aber die Bibel spricht davon und Jesus sagt, ich bin der einzige Weg. Nicht irgendein Weg, sondern er ist der einzige Weg, und ich glaube, wir müssen dieses Banner hochhalten, dass Jesus wirklich dieser Weg ist. Und Jesus hat sein reines und heiliges Leben freiwillig gegeben. Und auch da ist es wichtig, dass wir verstehen und dass wir auch das so weitergeben. Jesus war 100% Mensch und er war 100% Gott. Er war nicht einfach nur Gott, dass er keine Sünde tat, sondern er war auch 100% Mensch. Und das ist wichtig, weil er sonst unsere Sünden nie tragen hätte können. Er hätte nicht bezahlen können für diese Schuld, wenn er nicht 100% Mensch gewesen wäre. Weil der erste, wir lesen das auch in der Bibel, der erste Adam hat gesündigt und die Sünde in die Welt gebracht. Also muss der zweite auch ein Adam sein, auch ein Mensch, 100% Mensch. Und da glaube ich, da ist eben das große Problem, auch wenn wir über den Katholizismus nachdenken. Wenn wir von der unbefleckten Empfängnis von Maria zum Beispiel reden. Wenn man glaubt, durch die unbefleckte Empfängnis, dass auch Maria unbefleckt empfangen wurde, dass sie eigentlich im Prinzip schon göttlich war. Sie wurde auch in den Himmel, seit den 50 in den Himmel aufgenommen. Also das heißt, wenn sie göttlich war, dann ist Jesus auch 100% Gott. Und dann ist er nicht mehr ins Fleisch gekommen. Dann ist Jesus nicht 100% Mensch, wenn wir das nach diesen Weg gehen. Und was sagt die Bibel über der sagt, dass Jesus nicht ins Fleisch gekommen ist? Ist der Geist des Antichristen. Da müssen wir ganz klar sein, Jesus war 100% Mensch und er war 100% Gott. Und nur er konnte unsere Strafe bezahlen am Kreuz. Und er hat die vollständige Strafe bezahlt, er konnte den Tod überwinden. Er ist ins Grab, er hat den Tod überwunden, er hat die Sünde überwunden. Und er ist aufgestiegen zum Vater, hat sich gesetzt zu Rechten Gottes und hat uns versöhnt mit Gott. Er hat uns versöhnt mit Gott. Und er ist der Weg. Er ist die Hoffnung, er ist die Lösung, die einzige Lösung. Aber wir dürfen da nicht stehen bleiben, sondern wir müssen auch auf diesen vierten Punkt eingehen. Die von Gott geforderte Antwort. Gott fordert uns auf, eine Antwort zu geben. Wenn ich diesen Vergleich nochmal nehmen darf vom Brot, dann wäre das wie wenn ich dem Lehrling sage, back mir ein Brot, mach das und das und das und das und das. Und der Lehrling geht hin, nach einer Zeit komme ich und ich sehe, es nichts gemacht. Und er sagt mir, ich kann genau zitieren, was du mir gesagt hast. Du hast mir gesagt, geh hin, nimm so viel Wasser, nimm so viel Mehl, nimm so viel das. Genauer Wortlaut, ich kann es noch in Griechisch und Hebräisch sagen. Aber er hat nichts gemacht. Und das ist beim Glauben auch so. Bei dieser Antwort, die Gott von uns fordert, da braucht es Glauben. Da braucht es Glauben, dass da ein Gott ist. Und da braucht es Glauben, das Verständnis, dass ich ein schuldiger Mensch bin. Die Erkenntnis, dass ich ein Sünder bin. Dass ich Vergebung brauche. Und dass Jesus diesen Preis für mich bezahlt hat. Und dieser Glaube ist nicht nur eben ein Kopfglaube, dass ich das einfach weiß und sagen kann, ja, ich weiß, Jesus ist für mich gestorben. Sondern dieser Glaube tritt in Aktion. Biblischer Glaube ist ein Glaube, der in Aktion tritt. Der nicht einfach nur ein intellektuelles oder ein Verständnis mit sich bringt, was das heißt. Wir sehen das in Johannes 3. Wenn wir Johannes 3, ihr könnt das nachlesen, auch Johannes 3 mit Nikodemus, die Geschichte mit Nikodemus, ich glaube, die kennt jeder hier. Als Jesus zu Nikodemus kam, hat Nikodemus ihm gesagt, wir wissen, dass du von Gott kommst. Nikodemus hat verstanden, wer Jesus ist. Er hat gesagt, keiner kann diese Werke tun. Er wusste aus seinem jüdischen Verständnis, wenn der Messias kommt, dann wird er genau diese Werke tun. Und er wusste das. Aber Jesus hat ihm gesagt, Nikodemus, ich sage dir wahrlich, wahrlich, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Er hatte das Verständnis im Kopf. Aber Jesus sagt, da muss mehr passieren als nur dieses Kopfverständnis. Und deswegen müssen wir verstehen, dass das biblische Glaube ein Glaube ist, der immer in Aktion tritt. Jakobusbrief sagt, du kannst Glauben haben, aber wenn es keine Werke hat, und da haben wir manchmal das Problem, weil wir denken dann an Gesetzeswerke. Wir denken, dass wir Werke tun müssen, um gerettet zu werden. Es geht da um Glaubenswerke. Um Werke, von denen wir auch lesen, Abraham hat auch ein Werk getan, ein Glaubenswerk. Das war nicht ein Gesetzeswerk. Er hat Gott geglaubt. Und wie hat er Gott geglaubt? Indem er seinen Sohn genommen hat, auf diesen Hügel gegangen ist und das Messer ausgestreckt hat. Und das tun wollte, was Gott ihm gesagt hat. Da dieser Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Weil er nicht einfach gesagt hat, ja, Gott sagt was, aber ich muss es nicht tun. Und deswegen ist es wichtig, dass der Glaube in Aktion kommt. Und da sagt uns die Bibel ganz klar, dass Buße passieren muss. Diese geforderte Antwort, die Gott von uns fordert, ist Buße und Umkehr. Die erste Predigt, die Jesus gehalten hat, war über Buße und Umkehr. Er hat gesagt, kehrt um, tut Buße. Und es war auch das Erste, was die Jünger gesagt haben, tut Buße, kehrt um. Wenn wir das Beispiel aus Apostelgeschichte 2, 38 nehmen. Apostelgeschichte 2, kennen die meisten wahrscheinlich. Da hat ja Petrus diese Pfingstpredigt gehalten. Und er zitiert Joel in dieser Pfingstpredigt. Er sagt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und dann geht es ein bisschen weiter und er erzählt noch mehr. Und dann sagen die Leute, die da zuhören, sagen, ihr Männer, was sollen wir tun? Und dann sagt Petrus, ruft den Namen des Herrn an und ihr werdet gerettet werden. Sagt er das? Nein, sagt das nicht. Er sagt, wer weiß es, was sagt er? Ja, das steht im Evangelium, Markus Evangelium oder Lukas am Ende, das stimmt, wer glaubt und getauft wird, ja. Was sagt er? Er sagt, tut Buße. Tut Buße. Das ist das Erste. Tut Buße. Und das zeigt, dass dieser Glaube, dieses Verständnis, dass ich ein Sünder bin, dass ich Jesus Christus brauche, dass das auch eine Aktion zur Folge haben muss, nämlich die Aktion, dass ich Buße tue. Und Buße ist nicht einfach nur eine Kopfsache, sondern Buße ist etwas, was ich mit meinem ganzen Herzen tue und sage, ich kehre um, ich will nicht mehr auf meinem Weg sein, ich drehe mich um, ich will jetzt mit Gott leben, ich will hundertprozentig mit Gott leben. Und das bedeutet auch eine Abkehr von den Sünden. Das heißt, dass ich nicht mehr sündigen will. Dass ich sage, ich will nicht mehr sündigen, ich will mit Gott leben, ich will in dieser Heiligung leben. Das fordert uns auch heraus, Dinge wieder in Ordnung zu bringen, die wir vielleicht getan haben, wir können viele Dinge nicht in Ordnung bringen. Aber manche Leute haben, eben wie Zachäus, der viele betrogen hat, der hat verstanden, hey, ich habe das Geld, die Leute sind da, also bringe ich das wieder in Ordnung. Und manche Dinge müssen in Ordnung gebracht werden. Und Jesus spricht auch davon, er sagt, wenn wir nicht vergeben können, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, dann kann Gott uns auch nicht vergeben. Und das ist auch eine Sache, die wir erwähnen müssen, wenn wir über Buße reden. Auch da, dass wir unsere Hände frei machen. Wer geschlossene Hände hat, wer Hände hat, in denen er was hält, der kann nichts von Gott empfangen. Das heißt, wir müssen unsere Hände öffnen. Und vergeben heißt loslassen. Das heißt nicht, dass ich dieser Person das gutheiße, was sie mir getan hat. Und da können schlimme Dinge sein, da kann Missbrauch sein, böswillige Dinge sein, die diese Person getan hat. Aber Gott fordert uns auf, auch zu vergeben. Und vergeben heißt das Loslassen, es Gott zu übergeben und sagen, ich lasse los. Ich halte nicht mehr an dieser Schuld fest und sage, du musst jetzt die Person muss jetzt bestraft werden für das. Das ist Gottes Sache. Gott wird mit dieser Person arbeiten. Aber wir müssen loslassen. Und wenn wir loslassen, haben wir offene Hände und dann können wir auch empfangen von Gott. Und das gehört auch zur Buße, dass wir das verstehen, dass wir Reue zeigen über die Sünden. Es gibt ein Beispiel im Lukas-Evangelium, wo Jesus erzählt, wo er sagt, da waren zwei Männer, ihr kennt die Geschichte mit höchster Wahrscheinlichkeit, zwei Männer, einer war ein Sünder und einer war ein Pharisäer. Und die gingen beide zum Tempel. Und der eine hat gebetet und hat gesagt, Herr, danke, dass ich nicht so bin wie der da, dass ich, guter Mann bin, hat so gedankt zu Gott. Und der andere stand da, das heißt, er hat seinen Kopf gesenkt gehabt, hat sich auf die Brust geschlagen und hat gesagt, sei mir Sünder gnädig, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und dann sagt Jesus, wer von diesen beiden ging gerechtfertigt weg? Der demütig vor Gott war. Und der erkannt hat, ich kann nichts bringen, ich bin schuldig vor Gott. Und das ist diese Reue, die auch in unser Leben kommen muss und die wir auch zeigen müssen. Nicht nur sagen, ah ja, ich habe verstanden, was Buße ist, sondern auch wirklich das bereuen und sagen, Herr, es tut mir so leid. Ich sehe, ich habe gesündigt gegen dich und vergib mir. Das muss in der Buße sichtbar werden. Und daneben sich von der Macht Satans abkehren, bewusst werden, ich habe eigentlich für mich und im Prinzip für den Teufel gelebt, ich will nicht mehr, ich will für Gott leben, ich will mit Gott leben. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu Apostelgeschichte 2,38, da sagt er, ja, was sollen wir tun, sagen sie, und er sagt, tut Buße, und dann sagt er, und betet ein Übergabegebet. Sagt er auch nicht, oder? Aber wir tun das oft. Ich habe das auch oft getan. Ich habe gesagt, so, jetzt hast du Buße getan, lass uns zusammen beten. Ich bete vor, du betest nach. Ich sage nicht, das ist falsch. Das kann eine Hilfe sein, das kann ein Anfang sein. Aber es ist nicht alles. Er sagt nämlich mehr, er sagt nämlich, tu Buße und, du hast es vorher gesagt, lasst euch taufen. Lasst euch taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und wir sehen das, in der Apostelgeschichte, Buße und Taufe. geht zusammen. Weil in der Buße bekennen wir, dass wir schuldig sind, wir kehren um, wir ändern unsere Gesinnung, wir drehen uns zu Gott und wir erkennen, dass wir eigentlich tot sind ohne Gott und dass wir sein Leben brauchen und dass wir unser altes Leben, wir wollen unser altes Leben hingeben, wir wollen es nicht mehr haben. Das heißt, was machen wir mit einem toten Körper? Wir müssen ihn begraben und das passiert in der Taufe, wir begraben und wir kommen mit Jesus wieder hoch und leben mit Jesus. Und das ist das, was die Buße, was die Taufe einerseits zeigt. Aber es ist nicht nur es hat nicht nur Symbolcharakter. Und das ist auch wichtig, dass wir das verstanden haben. Die Taufe hat nicht nur Symbolcharakter. Hätte die Taufe nur Symbolcharakter, dann wäre sie optional. Sie wäre nicht so wichtig. Und wir werden das nachher noch sehen. Gott würde nichts tun in der Taufe. Es würde nichts im Prinzip passieren. Es wäre einfach eine symbolische Handlung. Und das ist wichtig, dass wir das auch verstehen. In der Taufe geht es auch darum, und das lesen wir im Petrusbrief, es ist eine Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Und auch die Taufe ist nicht, manche Leute sagen dann, ja, aber die Taufe, ich werde aus Glauben gerettet und nicht, weil ich mich taufen lasse. Aber wir müssen das als eine Art Rettungspaket sehen, das Gott uns offeriert und sagt, tut Buße und lasst euch taufen. Und das geschieht nicht aus Gesetzeswerken, sondern aus Glaubenswerken. Das ist ein Glaubenswerk, weil ich glaube, dass ich schuldig vor Gott geworden bin, weil ich glaube, dass ich tot bin und dass ich Leben von ihm brauche, tue ich diese Schritte. Dann müssten wir auch Buße sagen, Buße gehört nicht dazu. Weil auch das wäre ja dann ein Werk, wenn wir sagen, es geht um Werke. Und da müssen wir verstehen, das ist der Weg, den Gott uns, oder die Antwort, die Gott von uns fordert auf Jesus Christus. Ich brauche oft das Beispiel, wenn ich ein Glas Wasser habe, in der Hand habe, und ich glaube jetzt, dieses Glas Wasser löscht meinen Durst. Und ich bin am Verdursten. Dann bringt mir dieses Glas Wasser überhaupt gar nichts, wenn ich das Wasser nicht zu meinem Mund führe und ich das Wasser trinke. Und das ist das, was wir hier sehen. Die Antwort, dieser Glaube, der führt eben zu dieser Aktion, dass ich Buße tue, dass ich mich abwende und dass ich sage, so jetzt muss mein toter Körper ins Grab und ich will mit Jesus wieder leben, ich lasse mich taufen, ich tue, was Jesus gesagt hat. Und deswegen hat Jesus auch in Matthäus 28 gesagt, und tauft sie! Das ist eben nicht optional, sondern das gehört genauso dazu. Und dann, der letzte Punkt hier ist die Nachfolge. Dass wir den Lauf vollenden, dass wir Jesus Christus nachfolgen. Jesus hat gesagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, da kann ich mein Jünger sein. Das heißt, wenn wir nicht seine Jünger sind, was sind wir dann? Eben nicht seine Jünger. Das heißt, das ist nicht komplett. Jesus will, dass wir ihm nachfolgen. Deswegen sagt er, macht zu Jüngern. Und das gehört eben auch dazu, dass Menschen, die Buße tun und sich taufen lassen, dass sie da verstanden haben, wenn ich das tue, dann ist mein Leben nicht mehr so wichtig, sondern dann ist Jesus in meinem Leben und dann geht's um ihn. Und dann lebe ich von jetzt, dann lebe ich für ihn. Und deswegen sagt Jesus ja auch, lehret sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und wenn jemand sagt, wenn ihr mit jemandem redet und er sagt, ja nein, ja, Buße tun, ja, Taufe, ja, ich will einfach dieses Ticket in den Himmel, aber Jesus nachfolgen? Nein, dann müsst ihr ihn gar nicht taufen. Dann könnt ihr sagen, ja, dann hast du nicht verstanden, um was es wirklich geht. Und das ist ganz wichtig, dass wir das auch erwähnen. Und dann zum fünften Punkt, kleinen Finger, wenn wir die Hand nehmen würden. Gottes Verheißung und Wirken auf unsere Antwort. Gott hat uns etwas verheißen. Und ich möchte da mit der Wassertaufe anfangen, weil das etwas ist, wo viele Christen unsicher sind oder das auch nicht, ich sage mal, auch ich übrigens, muss sagen, ich habe das erst vor 3 Jahren verstanden. Und ich habe mich auch erst vor 3 Jahren taufen lassen, weil ich das verstanden habe. Ich bin nicht so gelehrt worden. Aber ich habe plötzlich, ich hatte eine Diskussion mit einem Freund, ging um die Taufe. Und er hat mir gesagt, du Ezra, die Taufe. Und hat mir um Stellen und so gesagt, das ist nicht nur ein Symbol, sondern dann geht es wirklich darum, Gott tut auch was in der Taufe. Und das ist das, was ich euch jetzt auch gesagt habe, das ist wichtig, das gehört dazu. Und ich habe gesagt, nein, das ist nur ein Symbol. Und ich habe mich angegriffen gefühlt, weil ich habe schließlich Theologie studiert und ich habe das ja alles viel gelesen und so, ich kenne das ja. Ich war im Stolz angegriffen, dann war ich zu Hause und dann muss ich aber ehrlich sein mit mir selbst und habe gemerkt, hey, diese Stellen, die kann ich nicht wegdiskutieren. Ich kann nicht einfach sagen, das steht jetzt nicht so da. Und ich habe angefangen, all diese Stellen nachzuschauen. Plötzlich habe ich gemerkt, hey, egal, ob du Vollzeitmitarbeiter bist, ob du Missionar bist, ob du Pastor bist oder was bist, du musst dich taufen lassen. Das gehört dazu. Und habe das getan. Und das war für mich eine ich musste mich demütigen. Das erkennen, ich habe was Falsches geglaubt und ich habe was Falsches gelehrt. Und ich habe das getan. Und ich habe erkannt und auch in meinem Leben das gesehen. Gott wirkt in der Taufe. Wir sehen das bei Paulus, als Ananias bei ihm ist und er sagt, geh und lass dich taufen, lass deine Sünden von dir abwaschen. Jesus Christus tut etwas auch in der Taufe. Wenn wir in der Bibel schauen, die Taufe wird auch, die Bibel spricht auch vom Volk Israel. Das Volk Israel wurde durch das Rote Meer auf Mose hin getauft. Und wenn wir jetzt das Beispiel von Israel nehmen, dann sehen wir, die Ägypter waren hinter ihnen her. Solange sie auf dieser Seite des Meeres waren, hätten die Ägypter sie zurückbringen können in die Sklaverei. Aber als sie durch das Meer gingen und die Ägypter hinter ihnen her, was ist passiert? Das Ganze ist, Wasser ist zusammengekommen, alle Ägypter sind ertrunken und sie waren auf der anderen Seite. Und die Ägypter hatten keine Macht mehr, sie zurückzuziehen. Und so ist auch die Taufe ein Bruch mit dem alten Leben. Die Macht der Sünde wird in unserem Leben gebrochen. Und ich habe das jetzt zigmal, seit ich das lehre und seit ich das glaube und sehe, habe ich so viele Zeugnisse gehört von Menschen, die gefangen waren in Dingen und die sich taufen lassen haben auf diesen Glauben hin und die gesagt, hey, plötzlich konnte ich Nein sagen, plötzlich konnte ich auch der Sünde widerstehen. Vorher war ich immer so, das hat mich immer gezogen, ich konnte nicht anders. Und das hat mir auch gezeigt, da passiert echt was. Wenn wir das im Glauben tun, im Glauben annehmen. Ich hatte mit einem Mann geredet, der hatte vor 20 Jahren hat er sich taufen lassen. Und der hat gesagt, als er das hat er nicht wegen mir verstanden, aber er hat das irgendwann verstanden. Und er hat gesagt, er hatte jahrelang mit etwas zu kämpfen in seinem Leben. Und er kam nicht davon weg. Und dann hat er sich taufen lassen. Also nee, hat er nicht sich taufen lassen, sondern er hat sich ja taufen lassen früher. Aber er hat dann verstanden, was die Taufe ist, was die Taufe bedeutet. Und hat dann im Glauben, hat er gesagt, hey, ich bin gestorben. Römer 6, was heißt denn Römer 6? Ihr seid gestorben in der Taufe mit Christus. Hat er gesagt, hey, ich bin gestorben. So, du hast keine Macht mehr in meinem Leben. Und er fing auch an, im Namen Jesus so zu gebieten. Hey, und plötzlich war er frei von dieser Macht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das auch lehren, dass wir das auch weitergeben. Es hat Kraft und Jesus wirkt, wenn wir im Glauben handeln. Und dann natürlich der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist nicht nur für die Pfingstler, der ist für alle, für jeden von uns. Und das hat er uns versprochen, er hat gesagt, wir sollen den Heiligen Geist empfangen. Das hat Petrus nämlich auch gesagt in Apostelgeschichte 2,38, lasst euch taufen auf den Namen Jesu und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und er gibt uns neues Leben. Wir sind eine neue Kreatur, das Alte ist vollständig vergangen. Das ist das, was ich letztes Mal habe ich über dieses Thema geredet. Die Identität in Christus, dass wir uns dieser Identität bewusst werden und diese Identität auch empfangen und annehmen im Glauben. Er führt uns in alle Wahrheit. Er gibt uns einen Auftrag. Er gibt jeder von uns hat einen Auftrag und er gibt uns auch das Rüstzeug dazu, dass wir ausgerüstet sind, dass wir das tun können, was er möchte. Und es heißt ja, diese Zeichen werden folgen denen, die da glauben. In meinem Namen werden sie auf Kranke die Hände auflegen, es wird mit ihnen besser werden. Sie werden Dämonen austreiben, wenn sie Giftiges trinken, es wird ihnen nichts schaden. Das sind Dinge, die Jesus gesagt hat, diese Zeichen werden folgen. Das ist nicht etwas, was ich suchen muss, sondern wenn ich das tue, wenn ich Jesu Auftrag wahrnehmen und Menschen zu Jüngern machen und das volle Evangelium verkündige, dann werde ich erleben, wie diese Dinge passieren. Und wir haben das auch erlebt. Wirklich, wie Gott Dinge tat. Und ich habe das noch nie so in meinem Leben erlebt, aber ich habe wirklich gesehen, wie Dämonen ausfuhren, wie Menschen frei wurden, wie Menschen geheilt wurden. Das ist nicht unsere Sache, nicht unsere Verantwortung, ob sie geheilt werden. Aber wir sollen es tun. Wir sollen im Namen Jesu ihnen die Hände auflegen und im Namen Jesu gebieten. Das sehen wir auch in der Schrift. Und er wird sein Wort bestätigen, wenn wir gehorsam sind und wenn wir das tun, was er uns hier gegeben hat. Und das ist wunderbar, wenn wir so leben können, dann sehen wir auch, dann ist es eben nicht nur Worte, sondern es ist auch Kraft da. Es ist Kraft im Evangelium, es ist Kraft darin. Und er wird bei uns sein bis an der aller Tage Ende. Und dieser Satz, manchmal nehmen wir den so aus dem Zusammenhang, dieser Satz steht mit dem Missionsbefehl. Geht hin, mache zu Jüngern und ich werde bei euch sein bis an der Tage Ende. Und er wird wiederkommen als König. Er hat uns ewiges Leben gegeben und er wird wiederkommen. Und auch das möchte ich uns allen zusprechen, dass wir das nicht vergessen. Jesus wird wiederkommen. Und ich glaube, wir leben in der Endzeit, in dem Ende der Endzeit. Ich glaube nicht mehr, dass es so lange geht. Und lasst uns diese Zeit, die wir haben auf Erden, ob wir es erleben oder nicht erleben, aber im Glauben leben, dass Jesus auch tatsächlich wiederkommt und dass wir seinen Auftrag wahrnehmen, nämlich Menschen zu Jüngern zu machen und dass wir dieses Evangelium auch weitergeben, mutig sind, für Kranke zu beten, mutig sind, Menschen die Hände auflegen, die Befreiung brauchen und im Namen Jesu gebieten. Wir werden erleben, ich glaube, wir werden erleben, wie Gott sein Wort bestätigt. Hier nochmal diese 5 Punkte. Nochmal zur Wiederholung. Da ist ein Gott. Er liebt uns. Er möchte Beziehung mit uns haben. Er ist heilig und gerecht. Wir haben ein Problem, die Sünde. Die trennt uns von Gott. Die Konsequenz ist ewiger Tod, Hölle. Aber Gott hat eine Lösung gebracht, nämlich Jesus Christus. Er hat den Weg für uns bereitet. Er hat den Preis für uns bezahlt am Kreuz von Golgatha. Da ist die von Gott geforderte Antwort, die wir im Glauben ergreifen müssen, dass wir im Glauben und Buße tun, im Glauben uns taufen lassen und im Glauben ihm nachfolgen bis an unser Lebensende. Und die Gottes Verheißung und sein Wirken, dass er die Macht der Sünde bricht in unserem Leben, indem wir im Glauben diese Dinge tun und dass er uns den Heiligen Geist gibt, dass wir den empfangen. Das ist auch wichtig, dass wir den im Glauben empfangen. Wir können nicht nur denken, er gibt den Heiligen Geist, das hat er mir gegeben, sondern dass wir das empfangen im Glauben und annehmen im Glauben und das ausleben. Und er hat uns einen Auftrag gegeben, er hat uns das Rüstzeug gegeben, er wird uns führen mit seinem Heiligen Geist. Er ist bei uns bis an der Tagende und er wird wiederkommen. Amen.